Im Studio für Sie ist Ryan Dykes und das sind unsere aktuellen Themen. Nordringkreisel soll saniert werden, drittes Begegnungscafé in Erichshagen und weitere Niederlage für Langen Damm. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Nordringkreisel im Nienburger Stadtteil Nordertor soll voraussichtlich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen sollen im März 2016 stattfinden. Geplant sei eine Verkehrsregelung mittels Ampelführung. Der Nordringkreisel wurde erst im November 2014 fertiggestellt. Heute Nachmittag findet das dritte Corvinus Begegnungscafé international statt. Menschen aus allen Nationen und Generationen können sich dort treffen, miteinander spielen und sich austauschen. Auch Flüchtlinge sind herzlich willkommen, betont Mitorganisatorin Sina Morley. Genau das ist unser Anliegen, dass es für Jung und Alt gleichermaßen dient, dass Senioren sich treffen und mit kleinen Kindern Memory oder Mensch ärger dich nicht spielen oder der ein oder andere vielleicht eine Hausaufgabenfrage klären kann. Es soll also ein Treffen, ein Zusammenkommen wirklich sein, unabhängig des Alters oder der Herkunft. Das Begegnungscafé im Erichshagener Gemeindehaus öffnet von 16 bis 18 Uhr. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Flecken Steierbergs zum Thema Kinder, Jugend und Soziales statt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Drakenburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Beschluss über die Renovierung des Spielplatzes am Föhrenweg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den Dartclub Langen Damm setzte es kürzlich die zweite Niederlage binnen einer Woche. Gegen Hameln gab es eine 5:7 Pleite. Der Vorsprung auf die Verfolger schmilzt, der nächste Gegner ist der Tabellennachbar aus Wunsdorf. Bis dahin steht für Teamkapitän Uwe Landeck viel Aufbauarbeit auf dem Programm. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.